Nunmehr zeigen die Großmächte mehr Mäßigung. Man gab zu verstehen, man wolle sich zufrieden geben, wenn nur wenigstens etwas geschehe. Oktober 1879 nahm die rumänische Kammer den neuen Artikel 7 der Verfassung gemäß Artikel 44 des Berliner Vertrages an. Diese Bestimmung blieb auf dem Papier. Mitte Februar 1880 erkannten Deutschland, Großbritannien und Frankreich die Unabhängigkeit an, wenn auch zum Schein die nicht ganz genügende Verfassungsänderung bemängelt wurde. Das Judentum hatte den Bogen überspannt. Das ewige Querulieren und Denunzieren machte schließlich stumpf und gleichgültig. Es war nur ein halber Sieg. Den vollen brachte erst der Versailler Vertrag, der auch Rumänien unter das Joch des Schutzes der Minderheiten zwingt. Keine rumänische Regierung, die nicht das Volk einer Million schleichender Raubtiere ausliefern will, kann die Bestimmungen durchführen. Dem Völkerbund stehen nur papierne Proteste zur Verfügung. Vielleicht wird das diplomatische Ränkespiel der 60er und 70er Jahre wiederholt. Die Antwort des erheblich selbstbewusster gewordenen rumänischen Volkes wird unter Umständen eine äußerst erbitterte Abrechnung mit seinen Juden sein. Juden in Elsass-Lothringen. Nicht nur meine eigenen Erfahrungen bestätigen es, sondern auch von sehr vielen deutschen Beamten, die nur ein Jahr im Reichsland gelebt haben, wurde mir bestätigt, dass die Juden in Elsass-Lothringen die schlimmsten Feinde des Deutschtums sind. Gerade in diesen Landschaften sind sie ungemein reich, beherrschen den Viehhandel vollständig, in manchen Gegenden machen sie die Hälfte der Dörfer aus. Überall sind sie die Schmus- und Handelsjuden geblieben, obgleich ihnen seit der Revolution alle anderen Geschäftszweige offen standen. Die Revolution brachte ihnen die volle Emanzipation, als ihre Glaubens- und Stammesgenossen in Deutschland noch in Acht und Bann lagen, daher die Anhänglichkeit an Frankreich, die bei ihnen auf Dankbarkeit beruht, daher auch der Hass, der tiefe, bittere Hass gegen Deutschland, von dem sie Bedrückung fürchteten. Auf dem platten Lande, wo das Volk anfängt, sich mit Vertrauen in die neuen Verhältnisse einzuordnen, ist es der Jude, der die Aufregung zu erhalten trachtet und als Kolporteur der französischen Lügenberichte auftritt, die das Land nicht zur Ruhe kommen lassen. Als das Land noch französisch war, da betrieben viele Juden in Elsass-Lothringen den Menschenschacher. Sie vermittelten den Eintritt der Stellvertreter in die französische Armee, die gerade aus jenen Landschaften einen großen Teil der Einsteher bezog. Natürlich fällt dies Geschäft jetzt weg und damit ist ein Grund mehr zum Hass gegen Deutschland gegeben. Dafür befördert auch der Jude jetzt die Auswanderung der Bauern und Agier, deren Güter er billig aufkauft. Dr. Richard André, zur Volkskunde der Juden, 1886. Zur Geschichte der Juden in England. Um 670 werden in englischen Chroniken zum ersten Male Juden erwähnt, die schon Jahrhunderte vorher im Gefolge römischer Legionen als Beute- und Sklavenhändler ins Land gekommen waren. Bald sind Volk und Adel in ihrer Schuldknechtschaft. 1020 werden sie vertrieben, schon 50 Jahre danach haben sie sich wieder eingeschlichen. Eine Zinssklaverei setzt ein, so fürchterlich, dass sie 1290 vollständig, etwa 16.000, des Landes verwiesen wurden. Bis 1290 standen den Juden jedes Gewerbe, jedes Handwerk offen, kein Vorurteil bestand gegen sie. Dennoch befassten sie sich ausschließlich mit Geldwucher und anderen unsauberen Geschäften. Vielfache Versuche der Regierung, sie zu bewegen, ein anständiges Gewerbe zu ergreifen, waren fehlgeschlagen. Der berühmte englische Nationalökonom Cunningham vergleicht in seinem Werke »The Growth of English Industry and Commerce During the Early and Middle Ages«, dritte Auflage 1896, die damalige jüdische Kolonie mit einem Schwamm, der das gesamte Vermögen der werdenden Nation aufsog. Bis zur Mitte des 17. Jahrhunderts blieb England judenfrei, die Zeit des fröhlichen Altenglands. Cromwell, ganz im alttestamentlichen Geiste wurzelnd, ließ sie 1655 wieder zu, meist aus Spanien stammende Juden, die von dort 1492 vertrieben, sich zunächst in den Niederlanden niedergelassen hatten. Mit ihrem Einzug in England nimmt die Börsenspekulation dort einen starken Aufschwung. Medina war der Vorgänger Rothschilds. Die Siegestage des englischen Heeres unter Wilhelm von Oranien waren für ihn ebenso gewinnabwerfend als für Englands Waffen ruhmreich. Alle Kunstgriffe der House und Bess, die falschen Nachrichten vom Kriegsschauplatz, die angeblich ankommenden Kuriere, die geheimen Börsenkoterien, das ganze geheime Räderwerk des Mammons war den ersten Vätern der Börse bekannt und ward auch von ihnen gehörig ausgebeutet. Sombart, die Juden und das Wirtschaftsleben 1918, Seite 106. Um 1700 zählte London schon 6000 Juden. 1753 ging ein Gesetz durch, das den Juden die bürgerlichen Rechte verlieh. Schon nach einem Jahre musste es infolge allgemeinen Unwillens wieder aufgehoben werden. Ein Beweis, dass jenes Gesetz wie überall Gesetze zugunsten der Juden durch Bestechung und Stimmenkauf der widerstrebenden Bevölkerung aufgezwungen wurde. Bis ins 18. Jahrhundert wehrte sich der englische Geist gegen die jüdische Zersetzung einer auf Ehrenhaftigkeit gegründeten Wirtschaftsordnung. Bis 1723 waren Juden vom Erwerb von Grundeigentum ausgeschlossen. Seitdem hat das englische Wirtschaftsleben die Züge jüdischen Schmarotzertums angenommen. Seit der Wiederzulassung der Juden beginnt die nationale Verschuldung. Wie überall schlingen sich enge Bande um Fürst und Jude. Carjaval, da Silva, Mendes, da Costa, Medina, Lopez erheben die Judenschaft zur größten Finanzmacht. Im 18. Jahrhundert werden Samson Gideon und F. und J. Salvador die herrschenden Finanzleute, ihnen folgt im 19. das Haus Rothschild. Ihre verhältnismäßig geringe Zahl ermöglicht den Juden einen leichten, schnellen und restlosen Aufstieg in die obere Schicht. Sie vermischen sich mit altadligen Geschlechtern oder kaufen sich Adelstitel. In Pearson's Magazine schreibt James Douglas: Allen Politikern ist seit Jahren bekannt, dass Titel ein Handelsgeschäft in England sind. Auf diese Weise erlangen sie die wichtigsten Posten in Staat und Verwaltung. Die Regierungszeit der Königin Victoria 1837 bis 1901 ist ihre Blütezeit, die Eduards des Siebenten ihre Erntezeit. 1839 wurde Isaac E. Goldsmith der erste Baronet, 1855 David Salomons Oberbürgermeister von London, 1870 gestattete ein Gesetz den Sabbat feiernden Juden am Sonntag zu handeln. 1885 trat N.M. von Rothschild als erster jüdischer Lord ins Oberhaus. 1907 waren es schon ihrer sechs. 1893 wurde J. Goldsmith Vorsitzender im Unterhause. Den Gipfel seiner Vorzugsstellung erreichte das Judentum, als Disraeli unter dem Titel eines Lord Beaconsfield Ministerpräsident wurde. Er benutzte die Würde, um auf dem Berliner Kongress 1878 alle Großmächte zu veranlassen, in Rumänien die letzten Schranken gegen die jüdische Volksauswucherung zu beseitigen. Während 1876 in England erst 50.000 Juden gezählt wurden, waren ihre amtlich festgestellte Zahl 1918 auf 270.000 angestiegen. Auch diese ist viel zu niedrig, da sie es wie überall auch dort verstanden haben, von den im Ostviertel Londons zusammengeballten Ostjuden viele der Zählung zu entziehen.